Im Café. So, da wären wir. Wir setzen uns dahin. Von da aus ist ein schöner Blick auf die Stadt. Schauen Sie mal. Ein wunderschöner Blick. Ein idealer Platz zum Fotografieren. Meine Farbfilme sind alle. Ich gebe Ihnen einen. Auch der Kreml ist da zu sehen. Die Goldkuppeln blitzen so schön in der Sonne. Ich bewundere das Bild. Sowas habe ich nie gesehen. Einmalig, einfach einmalig. Fantastisch, einfach fantastisch.